Deutschlandradio Kultur. Feature. Meine Richtung habe ich eingeschlagen als Musiker, der ausgehend vom unerschöpflichsten Reichtum der Musik das höchste Kunstwerk, nämlich das Drama, will. Das ist immer mein Probesatz, wenn ich etwas tippe. Ein Wagner-Zitat, warum auch immer. Ich dachte, wenn Sie das jetzt irgendwie ein-, aus- oder umpegeln möchten. Das Auge liest mit. Auf wen der Satz, das Auge liest mit, zurückgeht, ist unklar. Wer hat's erfunden? Hä? Der Typograf, Buchgestalter und Ausstellungsmacher Friedrich Forstmann reklamiert ihn für sich. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hochstaplerisch. Nein, das erste Mal, dass ich mit dem Zitat massiv konfrontiert war, war, als der Verlag Hermann Schmidt, Mainz, der so freundlich ist, die Schriften zu verlegen, an denen ich mitarbeite, die typografischen Schriften, diesen Satz, das Auge liest mit, balkengroß über seinem Messestand hatte und darunter mich als Quelle. Und da fühlte ich mich bedeutend und habe mich von da an so verhalten, als gehe das auf mich zurück. Aber es ist so naheliegend im Grunde, dieses Scherzlein, dass eine glaubwürdige Autorschaft nicht zu reklamieren ist. Judith Schalansky. Auf Forstmann geht er zurück? Auf ihn? Nee, das stimmt natürlich nicht. Der ist natürlich meiner. Dazu müsste sie dann eine Jahreszahl nennen, denn ich glaube, dass das auf dem Messestand war, das ist so etwas wie 15 Jahre her. Aber wenn der Satz mir gehört, ich schenke ihn sehr gerne Judith Schalansky. Also ich hätte jetzt schwören können, dass er von mir ist, weil ich das mal in einem Interview tatsächlich sozusagen so hergeleitet habe. Und dann, aber das ist natürlich lustig, weil es zeigt nur, wie nah wir uns sozusagen sind in unseren Denkstrukturen. Karlauer gehen immer. Und das Forstmann sich an Karlauer zutraut, rührt mich dann doch. Das Auge liest mit. Überschrift und Schriften von Jochen Meißner. Die Oberflächen der Dinge sind wichtiger als ihr Wesen, lässt Arno Schmidt in der kleinen Erzählung Nebenmond mit rosa Augen ein begabtes und offensichtlich in der Etym-Theorie bewandertes Kind sagen. Der Schriftsteller, der wie kein anderer Autor seiner Generation die Schriftoberfläche seiner Texte als Ausdrucksform seiner Literatur inszenierte, formuliert hier seine Maxime. Schon in seiner theoretischen Arbeit, die den Titel Berechnungen trug, beschrieb er 1953 penibel, wie und warum seine Texte so aussehen mussten, wie sie aussahen. Tatsächlich kann man Arno Schmidt nicht diktieren, nicht ohne die Interpunktionen laut mitzusprechen. Ich lasse fragen, wo wohnen hier Tumans? Doppelpunkt, Anführungszeichen, Punkt, Abführungszeichen. Gedankenstrich, Doppelpunkt. Anführungszeichen, Ausrufungszeichen, Abführungszeichen. Gedankenstrich, Doppelpunkt. Anführungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Abführungszeichen. Ich will's übersetzen, obwohl ich mir zusätzlich albern dabei vorkomme. Doppelpunkt. Geradeaus rechts. Punkt. Doppelpunkt. Nicht doch, immer auf der Seite da. Ausrufungszeichen. Doppelpunkt. Zum Teufel, nein, 100 Meter und dann rennen Sie mit der Nase drauf. Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. Das noch hinzugedacht wird. Mein Gott, ist der behämmert, hau bloß ab. Die Sonne ist so schön, Typen gibt's schon, wie der durch die Lindenschatten eiert. Meine Ringelblumen sind eigentlich schön lachsig. Das versteht sich ja vielleicht von selbst. Wenn ich dich sehe, Kummer, denke ich Doppelpunkt. Der Junge macht mir Kummer, ich möchte Punkt, Punkt, Punkt. Dass er mir sagt, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Ja, wann denn? Fragezeichen, heute um Punkt 4. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Heute um Punkt 4, Semikolon, seh ich dich. Du wirst mich abholen. Dann machen wir Bindestrich. Du sagst zu mir, Gänsefüßchen, bitte komm mit zu mir. Wozu denn? Fragezeichen, es liegt allein an dir. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ausruf, Ausrufezeichen, Klammer auf, Klammer zu. Oh, oh, Ausrufezeichen, es wäre so schön. Ich in deinen Armen, Gänsefüßchen und Punkt. Gänsefüßchen und Punkt, Punkt, Punkt. Anders als François Cactus und Brezel Göring von der Popband Stereo Total wollte Arno Schmidt mit seiner Prosa schärfste Wortkonzentrate verabreichen. Dafür muss man die Texte erst einmal entwässern. Als wichtigste Handübung gewöhne man sich an, seine Prosa zu dehydrieren. Das heißt, aus der Fabel alle sekundären, schildernden Elemente auszustreichen. Der Ort für derart dehydrierte Texte ist ein doppelter. Einerseits finden sie im Medium der Schrift statt, und zwar ganz materiell in der Anordnung der Buchstaben und Wörter, der Akzente und Satzzeichen auf einer Buchseite. Andererseits brauchen die auf eine Zeile komprimierten Dialoge das Hirn eines trainierten Lesers. Ah, was ist Lesen 1? Die Anzahl guter Leser für sein Opus Magnum, Zettels Traum, wusste Arno Schmidt nach einer einfachen Formel zu berechnen. Es ist die dritte Wurzel aus P, wobei P für die Gesamtbevölkerung steht. Für die alte Bundesrepublik mit einer Bevölkerung von 60 Millionen entsprach dritte Wurzel P etwa 390 sogenannter Kulturträger. Seit der Wiedervereinigung müsste sich die Zahl der Kulturträger auf etwa 434 erhöht haben. Um aus der Zahl der Kulturträger die eigentlichen Kulturerzeuger herauszufiltern, muss man aus denen noch einmal die dritte Wurzel ziehen. Mehr als 7 relevante Kulturerzeuger bleiben da nicht übrig. Von denen einer natürlich Arno Schmidt hieß. Was tun die Kulturträger aber? Sie lesen. Will heißen, sie bedienen sich eines hochabstrakten Zeichensystems, das aus 26 Elementen, den Buchstaben, besteht, die in ihrer unterschiedlichen Anordnung die Welt repräsentieren. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, W, W, X, Y, Z. Warum können sie lesen? Nicht nur, weil ihnen diese Kulturtechnik im Zuge der Massenalphabetisierung des 19. Jahrhunderts von ausgemusterten Unteroffizieren eingeprügelt worden ist, sondern weil sie ein Hirnareal beschäftigt, das früher für das Spuren- und Fährtenlesen vorgesehen war, meint jedenfalls der Germanist Bernd Wingert. Wir lesen in einem Text ja nicht Buchstaben, Wörter und Sätze, sondern wir lesen im Text die Bilder und hinter dem Text den Argumentationsgang eines Autors. In der Regel vergisst man im Akt des Lesens, dass man liest. Ebenso wie man beim Hören den Akt des Hörens ausblendet, sondern sich auf das Gelesene und das Gehörte konzentriert. Beim Lesen einer Pfotenspur im Schnee erschließt man, dass sich hier ein Wiesel entlang bewegt haben muss, das eine Maus quer im Maul trug. Wenn Sie lesen, nehmen Sie nicht gleichzeitig die Schriftform wahr, das ist schon gar nicht bewusst. Und wenn Sie sehen, dann lesen Sie nicht, wenn Sie die Buchseite als ein ästhetisches Gebilde betrachten. Und eine gute Typografie kann es immer schaffen, in den Hintergrund zu treten und sich als ästhetisches Gebilde gar nicht zu erkennen zu geben. Arno Schmidt hätte diese Vorstellung sicher gefallen. War er doch ein Meister im Legen falscher Fährten. Schmidt foppte seine Leser, die er nicht zu Unrecht im universitären Bereich der Geisteswissenschaften wähnte, durch manche mathematischen Scherze. Der Schriftgestalter und Kommunikationsdesigner Erik Spiekermann hat sein Hirn so geschult, dass er jeden Schriftendschungel klassifizierend durchforsten kann. Es war eine Zeit lang wirklich so, dass ich nichts lesen konnte, ohne die Schrift identifiziert zu haben. Ohne zu sagen, das ist die, die hat sowieso dann und dann gemacht. Auch ein gutes Training, also ein Gedächtnistraining zum einen, das war möglich, bis es so, weiß nicht, bis Mitte oder Ende der 90er Jahre so um die 3.500, 5.000 Schriften gab, die konnte ich alle auswendig. Ich habe ja auch große Bücher editiert, die Fondshop-Kataloge, also da habe ich jeden Abend Schriftmuster gelesen und gestaltet mit jeweils neuen Schriften, da hat man natürlich einen Blick dafür. Aber in den letzten Jahren ist das so explodiert, ich kann unmöglich 150.000 Schriften im Kopf haben und es kommen auch jeden Tag 150 neue, das geht gar nicht mehr. Also inzwischen bin ich da so, dass ich dann wirklich nur noch lese und nicht mehr wissen muss, aber eigentlich will ich immer wissen, aus welcher Schrift welcher Text gesetzt ist. Guck mir also die Buchstaben an, ohne zu lesen. Das könnte auch Ungarisch dann sein. Das ist das Professionelle, die Berufskrankheit nach gerade. Und ich muss mich auch dazu zwingen, weil ich einigermaßen up-to-date sein möchte. Erik Spiekermann, Jahrgang 1947. Typograf, Schriftgestalter, Kommunikationsdesigner. 1982 veröffentlichte er seinen typografischen Roman »Ursache und Wirkung«. 2011 erhielt er den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland für sein Lebenswerk, anlässlich dessen ihm das Bauhausarchiv Berlin eine Retrospektive ausrichtete. Auf Twitter hat Spiekermann 285.000 Follower. 1979 gründete er die Agentur Metadesign. 1989 das Computerschriftenversandhaus Fontshop. Inzwischen betreibt seine Designfirma Eden Spiekermann Büros in Berlin, Stuttgart, Amsterdam und San Francisco. Spiekermann hat unter anderem das Design der Deutschen Bahn und der Berliner Verkehrsbetriebe gestaltet. Vom Haltestellenfahrplan bis zum Verbindungsschema. Für die Deutsche Bundespost entwickelte er eine Schrift, die von der damaligen Bundesbehörde abgelehnt wurde, sich aber unter dem Namen FF Meter großer Popularität erfreut. Ich denke immer vom Text her, immer von Autoren her. Ich könnte auch keinen ungarischen Text layouten, wenn ich nicht wenigstens eine Übersetzung habe, weil ich muss, es ist zwar interessant, wie andere Sprachen sich ja anders darstellen mit Akzenten und Buchstabenhäufigkeiten, aber ich muss einen Text verstehen, um dann eben zu wissen, wie viele Ebenen brauche ich, wie muss er gegliedert sein, habe ich eine breite, eine schmale Zeile, wie wird er auch gelesen? Also ist ja auch ein Problem bei vielen elektronischen Texten, dass man gar nicht weiß, wer den wo liest. Habe ich gerade schon gesagt, einmal die technischen Bildschirme, dann auch in der U-Bahn oder sonst wo, im Fernseher oder ist eine Lampe. Und eigentlich hat meine Mutter damals gesehen, nicht in die Lampe zu gucken, weil es den Augen schadet. Jeder weiß ja, wenn er einen Tag vor dem Bildschirm sitzt, dass er eigentlich sein Hirn verbrennt. Also wirklich physisch. Und das ist schädlich. Während das Papier, wir lesen ja nie richtig weißes Papier, es ist ja immer ein bisschen gelblich und die Schrift ist nicht ganz schwarz und es gibt so Grauzonen, also es ist sehr weich. Es ist im Grunde genommen, das Papier ist Wolle und der Bildschirm ist Nylon. Es ist hart, praktisch, pflegeleicht, aber es kratzt. B. Was ist Schreiben? Die Griechen haben ja immer noch im Pistophedon geschrieben, also von links nach rechts, von rechts nach links zurück, was ja viel praktischer ist, was ja unsere Nadeldrucker auch eine Weile gemacht haben, weil es ja einfacher ist. Naja, die fahren ja nicht leer zurück, die fahren auch zurück und schreiben. Diese Art von links nach rechts und wieder von rechts nach links, furchenwendig nannte man das, Bustrophedon, das ist ja erstmal eigentlich eine ganz naheliegende Art, Schrift zu schreiben. Und auch die Wortabstände zu markieren, geschweige denn andere Interpunktionen, da muss man ja erst einmal dahinter kommen. Meine Enkelin lernt gerade schreiben, sie hat es sich selbst beigebracht, hat sich den Lautwert der Buchstaben erklären lassen und schreibt natürlich antik. Sie benutzt ein Versalalphabet, teilweise auch furchenwendig schreibend. Allerdings waren die Schriften, die die Griechen schrieben, nicht immer an menschliche Leser adressiert. Ohne Wortzwischenräume, furchenwendig geschrieben, waren die Schriften zwar leicht schreib-, aber nur schwer lesbar. Was kein Problem darstellte, weil die in den Tempeln in Stein geritzte Schrift eben nicht an menschliche, sondern an göttliche Leser gerichtet war. Die Schrift selbst jedoch markiert den Sprung von der Vorgeschichte in die Geschichte. Bis Texte genauso leicht lesbar wie schreibbar wurden, brauchte es noch mehrere Zwischenschritte. Apostrophähnliche Zeichen zwischen den Worten sorgten für Ordnung. Eine rhetorische Interpunktion machte die Texte nicht nur les-, sondern vor allem sprechbarer. Die Bibelübersetzung des Hieronymus im 4. Jahrhundert, Percola et Comata, bei der erstmals größere syntaktische Einheiten, die späteren Verse der Bibel, voneinander abgegrenzt wurden, war ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Schrift. Im Hochmittelalter war die Textgestalt, so wie wir sie heute kennen, eigentlich fertig. Seitdem spiegelt sich die innere Organisation eines Textes in seiner Gestalt wider. Titel und Vorsatzblätter gaben erste Hinweise. Kapitel wurden durch Überschriften markiert, Inhaltsverzeichnisse und Seitenzahlen erleichterten die Orientierung. Register ermöglichten eine nichtlineare Lektüre. Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern fügte dem nichts wesentlich Neues hinzu. Was sich ausdifferenzierte, war die Arbeitsteilung rund um das Buch. Was ein Skriptor und Piktor, heute würde man sagen ein Schreiber und Illustrator, im Mittelalter noch in Personalunion erledigen konnte, fiel nun auseinander. Außerdem gab es Bedarf an Schriftenentwerfern. Einer davon war der Venezianer Aldus Manutius, der 1495 eine französische Renaissance-Antiqua schnitt, die für den Text De Etna des Kardinals Pietro Bembo verwendet wurde, nachdem sie benannt ist. Aus dieser 500 Jahre alten Schrift wurde die Ausgabe der Werke Arno Schmidts gesetzt. Friedrich Forstmann. Tatsächlich ist es so, dass ich das Spätwerk Arno Schmidts in eine bestehende Ausgabe integriert habe. Die Ausgabe war beim Haffmanns Verlag schon begonnen worden. Und die Schrift, auf die die Wahl gefallen war, das ist die Bembo. Die Bembo, also die digitale Neuschöpfung einer Bleisatzneuschöpfung einer historischen Vorlage, einer sehr historischen Vorlage, in diesem Falle tatsächlich aus den letzten Jahren der Frühdruckzeit, also aus den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts. Diese Neuschöpfung hat natürlich einen sehr großen Sprung gemacht, also zwischen dem gewissermaßen Original aus Manutius-Drucken vom Ende des 15. Jahrhunderts zu der Neuschöpfung der Bembo, die bei der Firma Monotype wohl in den 10er Jahren geschaffen worden ist. Friedrich Forstmann, Jahrgang 1965, Typograf, Buchgestalter, Ausstellungsmacher. Durch den Neusatz der Typoskripte von Arno Schmidts Spätwerk wurde er berühmt. Sein Buch Detailtypografie gilt als Standardwerk. 2012 gestaltet er die am meisten verbreitete Buchreihe neu und machte sie so viel lesbarer, die Universalbibliothek von Reklam. Die Gestaltung, die ich da gemacht habe, wäre eine Albernheit gewesen, wenn ich sie nicht von allem Persönlichen hätte reinigen können. Je klassischer die Satzschrift, desto besser ist das möglich. Je klassischer die Satzschrift, je unauffälliger sie ist, je weniger dezidiert modern und so weiter, desto besser kann die Literatur zum Vorschein kommen. Und gerade da, wo Arno Schmidt mit ihr auch optisch umgeht, ist es wichtig, sich als Buchgestalter so zurückzuhalten, dass klar ist, was sind die Eigenheiten Arno Schmidts, was ist die Eigenheit seiner Schreibweise und nicht, wo hat der Typograf etwas sagen wollen. Judith Schalansky, Jahrgang 1980, Typografin, Buchgestalterin, Schriftstellerin. 2006 erschien die erste Auflage ihres typografischen Kompendiums »Fracture mon amour«. Ihr Bildungsroman »Der Hals der Giraffe« wurde mit dem ersten Preis der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Neben der Gestaltung ihrer eigenen Bücher gibt sie die Reihe Naturkunden heraus. Die Dinge haben alle ihre Gestalt. Ich habe noch nie einen Inhalt ohne Form gesehen, so ist es halt. Das sozusagen einmal zu denken und wahrzunehmen, ja, die Dinge, die wir wahrnehmen, die sind gestaltet, selbst wenn sie nicht bewusst gestaltet sind. Auch die Formulare, die wir unterschreiben, die unfassbar unerträglich aussehen und eben nicht gestaltet sind, sind nicht gestaltete, gestaltete Formulare. C. Was ist Schrift? Was ist Schrift eigentlich? Ein Bildmedium? Natürlich, und das war es ja ursprünglich. Es ist aber ein Bildmedium, was sozusagen einen solchen Abstraktionsgrad erreicht hat, dass wir sozusagen vergessen, dass das A vom Stierkopf kommt. Und es ist ein Doppelwesen. Sie ist letztendlich ein Ordnungssystem wie jede Wissenschaft, wie jedes Schulfach, wie alles andere auch. Und wir brauchen diese Komplexitätsvermindernden Strategien, um überhaupt der Wirklichkeit, dieser enormen, überbordenden, chaotischen, anarchischen Wirklichkeit überhaupt Herr zu werden. Was aber nicht bedeutet, dass wir sozusagen all das Chaos aus ihr raushalten sollten, sondern ich glaube, wir werden immer wieder Wege und auch Wörter erfinden, um sie lebendig zu halten. Naja, eigentlich sollte ja, da unser Alphabet ja die absolute Abstraktion ist von Zeichen, die mal ideografisch waren, also das berühmte A als Ochsenkopf und so weiter, kennen wir alles. Und das I auch, der Buchstabe hört sich auch an, wie er aussieht, das scharfe I und das Zisch-S, das hat ja auch noch ein bisschen was. Also wir haben ja durchaus noch, auch phonetisch noch was von den, manche Zeichen sehen ja auch aus, wie sie gesprochen werden. Zumindest ja in den meisten Sprachen, die ich kenne. Ich muss gestehen, dass die Frage mich überraschend trifft. Man sollte nun denken, dass ich als Typograf Standardantworten auf solche Fragen habe. Die habe ich nicht. Ich müsste, wenn Sie jetzt mich fragen wollten, was ist Schrift? Wir sitzen hier gerade in meiner Bibliothek, in meiner typografischen Fachbibliothek. Ich müsste erst einmal tief hineinsteigen. Also, dass Buchstaben sich aus Bildzeichen entwickelt haben, ist, glaube ich, allgemein Konsens. Im einen oder anderen Fall denkt man, das zugrunde liegende ursprüngliche Zeichen erkannt zu haben. Das A als umgekehrten, sagen wir, Kopf eines Hornträgers und solche Dinge. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber dass es nicht so einfach ist, Schrift einfach als Transportmittel für Laute zu sehen, das liegt ja nun auch wieder auf der Hand. Also ich fürchte fast, Sie werden die Frage rausschneiden müssen. Sie erwischen mich auf dem vollkommen falschen Fuß. Das ist eine so tiefgreifend theoretische Frage, dass ich bei der Naivitätsstufe, die ich mir erlauben kann als Grafikdesigner und Buchgestalter, darauf keine Antwort habe. Also Schrift ist, abgesehen davon, dass sie die eben sichtbare Sprache ist, hat einen Klang. Also die Melodie kommt vom Autoren. Sie schreiben die Melodie und ich setze den Klang um. Also ob ich den Text eben mit dem Banjo spiele oder mit der Orgel, ist die gleiche Melodie, aber hört sich doch anders an. Das ist also meine Umsetzung. Und das kleinste Element ist eben der Buchstabe, der kleinste gemeinsame Nenner, dann das Wort, dann die Zeile, dann die Seite. Und im glücklichsten Falle gestalte ich alles. Also ich mache mir selber meine Buchstaben im glücklichsten Falle oder im schwierigsten, gestalte damit Zeilen und Seiten. Die, was sind Schriften? In meinem Studium eben des Kommunikationsdesigns in Potsdam habe ich angefangen, mich für Typografie zu interessieren. Und ich habe gemerkt, kein normaler Mensch interessiert sich für Typografie. Also Malerei, Musik, ja, Tanz, Theater, aber Typografie, meine Güte. Also das ist wirklich was für Freaks, für Nerds. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man eben über Fraktur anfängt zu reden, dass die Leute dazu eine Meinung haben. Als studierte Kommunikationsdesignerin hat Judith Schalansky ein Buch herausgegeben, dessen zweite Auflage schon wieder vergriffen ist. Fraktur Mon Amour. Allein der Reim ist wunderbar. Und diese Magentafarbe mit dem Schwarz, ein geniales Buch. Als ich es das erste Mal gesehen hatte, war ich auch selbst erschrocken, weil es tatsächlich etwas Obszönes hatte, dieses Buch. Also ich dachte, meine Güte, es sieht aus wie eine SM-Bibel. Und das passt aber letztendlich sehr, sehr gut zu dieser Schrift, weil es eben ein gebrochenes Verhältnis gibt und sich um eine Schriftgruppe handelt, der eben wie keine andere was Martialisches, geradezu Gewalttätiges unterstellt wurde. Also das Buch sieht aus wie ein pinkfarbener Ziegelstein von außen, was einfach schon daran liegt, dass es eben einen gefärbten Blattschnitt hat, einen Farbschnitt, und der eben leuchtend pink aussieht. Das Buch selbst ist in schwarzes Kunstleder gebunden und wir haben dort drauf auch eine Prägung in Frakturschrift natürlich, und die heißt eben Fraktur Mon Amour, und darunter gibt es ein sogenanntes Aldusblatt. Das ist eine Art Schmuckelement aus dem Setzkasten, und dem habe ich versucht, auch eine halbwegs gebrochene Form zu geben. Es gibt genau zwei Schriften, zu denen jeder eine Meinung hat. Die beiden Windows-Schriften Arial und Comic Sans. Beide werden gehasst. Vielleicht, weil man gelernt hat, sie zu hassen. Also die Arial, das ist eine Schrift, die sehr, sehr nah bei der Helvetica ist. Es gibt Leute, die sagen, dass Microsoft die Helvetica nicht lizenzieren wollte für alle ihre Rechner und deswegen etwas gemacht hat, was in der Schriftgestaltungsgeschichte häufiger geschehen ist, nämlich eine Schrift gerade genug verändert, um nicht vor Gericht zu landen, ihr einen neuen Namen zu geben und dann die Lizenzierungskosten umgangen zu haben. Das kommt mir, wenn man sich die Arial ansieht, ausgesprochen plausibel vor. Die Arial ist aber immerhin eine Schrift, die auf diesen Helvetica-Traditionen fußt, also so diese Entwicklungslinie Helvetica und dann Akzidenzgrotesk und dann so aus Werbeschriften der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt. Sie wurde ja dann von der neuen Typografie adaptiert, eben auch in der Schweiz, der Name sagt es. Also in dieser Traditionslinie steht die Arial durchaus drin, und das ein oder andere Mal hätte ich nicht übel Lust gehabt, aus Trotzgründen mit Arial gute Typografie zu machen, das würde durchaus gehen. Die Comic Sans ist eine unseriöse Schrift, sie ist eine Display-Schrift, sie ist eine Schrift, mit der man ja irgendwelche Ladenbeschriftungen oder irgendwelche Albernheiten anstellen soll. Der Name sagt es ja auch. Sie wird einfach zu viel benutzt. Sie ist auch formal nicht brillant. Ich denke mal, das würde nicht mal ihr Schöpfer behaupten. Da ist einfach etwas, was ein bisschen mittelgut ist, in viel zu große Breite gekommen. Aber als Typograf hat man gerade gegenüber so eindeutig missglückten Dingen keine unangenehmen Gefühle. Und zum Glück wird die Rotis, eine Schrift, gegenüber ich nun wahrhaftig unangenehme Gefühle habe, in letzter Zeit kaum mehr benutzt. Naja, das ist dann das Distinktionsmerkmal der Experten, dass Arial sozusagen das ist, was alle nehmen, wenn sie eben vermeintlich neutral sein wollen. Und ich meine, Word hat es uns eben auferlegt, und das Bewusstsein ist eben nicht so groß, da auch ein Gefühl zu haben. Und natürlich geht es darum, die Arial ist eben eine schlechte Mischung zwischen Helvetica und Univers, und jeder hat dazu sozusagen immer eine Riesenmeinung. Ich glaube ja, dass man sogar mit der Areal eine gute Gestaltung machen kann. Aber klar, wer eben Bücher gestaltet, würde nie im Leben darauf kommen, die Areal auszuwählen, sondern man macht sich eben die Mühe, sich mit den Schriften auseinanderzusetzen, ihre Geschichte und zu gucken, wie läuft sie, was hat sie vielleicht auch noch zu bieten, was andere Schriften nicht zu bieten haben. Und die Comic Sans ist natürlich sozusagen das Grauen insofern, weil es eben dieses menschelnde Element bekommt. Also das ist eben eine Computerschrift, ist, die eben eine Handschrift nachahmt und man fühlt sich sofort betrogen, wenn man das irgendwo sieht. Erik Spiekermann. Diese Schriften, die Microsoft in seiner Zeit da reingeschoben hat, die ersten Dutzend oder sowas, sind bis in den hintersten Winkel des Globuses verbreitet. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie verbreitet sind. Arial ist die am meist verbreitete Schrift, weil sie die am meist verbreitete Schrift ist. Die ist ubiquitär durch ihre Ubiquität, um es mal künstlich auszudrücken. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Sie ist der Helvetica nachgemacht, läuft genauso, jeder Buchstabe ist genauso breit, sieht ein bisschen anders aus, damit es eben keine illegale Kopie ist. Sie ist moralisch eine Kopie, aber legal nicht. Es gibt viele solche Geschichten, über die man einfach nicht nachdenkt. Es gibt es eben, und wir als Schriftentwerfer oder Gestalter wollen nichts mit einer Sache zu tun haben, die sozusagen automatisch aus dem Computer fällt. Das schadet ja niemand, oder vielleicht doch eben, weil diese unbewusste, weite Verbreitung einer an sich schlechten Sache den allgemeinen Geschmack so stark beeinflusst wie schlechte Sprache von Politikern. Und ähnlich geht mir Arial auf den Keks. Nicht die Schrift selber, sondern die Tatsache, dass eben jeder Depp sie benutzt, ohne darüber nachzudenken, dass selbst Lesbarkeitsforscher heutzutage, weil das sind ja meistens Wissenschaftler, die irgendwo herkommen, Psychologen, sonst was, die vergleichen halt Arial mit Times. Beides auf dem Bildschirm miserable Schriften, also vergleichen Dreck mit Schmutz. Und da kann ja auch nichts Vernünftiges bei rauskommen. Ich habe jetzt andere Wörter mal vermieden dabei. Und unser eins sagt dann, mein Gott, vielleicht könnte man ja mal eine Stufe höher gehen und mal eine gute Schrift mit einer anderen guten Schrift vergleichen, um zu gucken, was wirklich lesbar ist. Und das mache ich ja demnächst, wenn ich auf Rente gehe. Wie macht man eine gute Schrift und was braucht man dazu? Die Geschichte der Schriftherstellung ist eine Geschichte der Technik. Ob man das wie damals erst in Holz geritzt hat oder in Blei geschnitten, in relativ weiches Material, oder in Kupfer geritzt, ob damit dann auch im Kupferdruck gedruckt worden ist, im Steindruck, also mit der Lithografie, wo man den Pinsel hatte, hat sich natürlich in der Form niedergeschlagen. Der Kupferstichel, der harte, widerspenstige, hat eine andere Kurve hinterlassen, einen größeren Kontrast als der weiche Pinsel logischerweise. Und ob ich jetzt in Ahorn schneide oder in Blei mit einem Messer oder mit einem Ritzel oder mit einer Fräsmaschine oder ob ich eben Pixel oder Punkte auf dem Bildschirm verbinde mit mathematisch berechneten Kurven, hinterlässt ja einen Eindruck im Buchstaben selber, auch wenn ich nach einem Idealbild vorgehe. Ich habe ja ein Bild im Kopf oder ich zeichne das ja auch immer noch. Ich näher mich dem an durch Zeichnen, also ganz normales analoges Zeichnen, Bleistift auf Papier. Und entweder zeichne ich es dann nach auf dem Bildschirm oder lasse es daneben liegen und zeichne es aus dem Gedächtnis nach auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm zeichnen, man sieht in digitalen Schriften das Digitale an, nicht im Sinne von Pixeln, eckig, sondern einfach, das hat so eine manchmal zu starke mathematische Reinheit. Dem fehlt der Schmutz, den alle anderen Werkzeuge immer hatten, also das Unscharfe. Man kann ja auf dem Bildschirm einen Buchstaben herstellen, der 1000%ig genau ist, mit einer Definition, die ist so klein, das können wir gar nicht mehr sehen. Das ist der Nachteil. Das Papier hat ja mit dem Werkstoff auch nochmal gekämpft. Da gab es ein Papierkorn, da gibt es eine Druckerschwärze, eine Farbe, die auch ein Korn hat. Also das sind ja 3-4 Parameter, die aufeinandertreffen. Und das haben natürlich die guten Schriftschneider vorausgeahnt. Die haben es etwas dünner gemacht, weil es beim Eintreffen aufs Papier dicker wurde automatisch. Und heute muss man sehen, weil es auf dem Bildschirm so perfekt abgebildet ist, dass man vielleicht ein bisschen diese Wärme, die durchs Material nicht mehr kommt, dass man die in die Zeichnung einbaut. Ich muss also im Grunde genommen so ja, fast schon einen wackeligen Strich imitieren, damit es nicht so kalt wird. Und das widerspricht natürlich dem digitalen Material. Denn digital ist von vornherein glatt, sauber. Also man müsste praktisch dann den digitalen Pickel konstruieren. Und das ist sehr schwer. Das heißt zum Beispiel, also ich kann es Gott sei Dank deswegen ganz gut, weil ich erstens alt bin und zweitens faul. Das heißt, ich habe einfach nicht die Energie, das so perfekt zu machen. Und heute weiß ich das, was ich damals, als ich damit angefangen habe, so vor 25 Jahren mit digitalen Schriften, was ich einfach aus Faulheit oder Unkenntnis nicht perfekt gemacht habe, dass das heute meinen Schriften zugutekommt. Damals habe ich es einfach nicht besser gekonnt. Heute sagen alle, oh, der Spiekermann war aber raffiniert, der hatte so Wärme eingebaut und Unschärfe. Habe ich nicht. Ich habe es nur irgendwann aufgegeben, perfekt zu werden. Mein Handwerkszeug war von Anfang an der Rechner. Das war einfach so. 1982 habe ich mit meiner Schriftsetzerlehre angefangen. Und mit meinem Eintreten in die Druckerei, in der ich diese Lehre machte, verschwanden die Bleisetzgassen. Ich fand keine mehr vor. Und eine große, teure Maschine wurde angeschafft, mit der das dann eben ging. Die Bildschirme waren schwarz und hatten grüne Schrift darauf. Man agierte mit Befehlszeilen, es gab keine Mäuse. Also es war alles wie so eine Art von besonders wüster HTML-Codierung. Andererseits war das ja immer egal. Ich habe mich gar nicht verstockt und es verweigert, sondern ich habe dann irgendwann gemerkt, die Technik hatte niemals den geringsten Einfluss auf meine Typografie-Auffassung. Die Brüche zwischen diesen unbeholfenen Maschinen, die ich da benutzt habe und auch noch lange benutzen musste natürlich, diese Brüche sind nicht zu sehen. Also wenn jetzt meine Gebete erhört werden und alle Elektronik ab morgen nicht mehr funktioniert, dann werde ich mit Bleibuchstaben, das werde ich dann lernen, wie das geht, ich weiß es nicht, ich weiß es nur theoretisch, dann werde ich mit Bleibuchstaben weitersetzen und es wird weiterhin genauso aussehen. Was mir immer wahnsinnig wichtig ist, ist, wie die Ziffern aussehen, weil da gibt es bestimmte Moden, die ich nicht so gerne mag, und also eine schöne Ziffer ist genauso wichtig, auch wenn es nur um die Paginierung eines Buches geht. Ich finde, Ziffern müssen unglaublich gut aussehen. Ich liebe Zahlen. Sie kommen natürlich, wie man weiß, aus dem Indo-Arabischen, haben also einen ganz anderen physischen Hintergrund, passen auch gar nicht zusammen und sind auch unglaublich schwierig, weil Zahlen sind wichtig, da darf es keine Verwechslung geben. Zahlen liest man nicht wie Wörter in einer Gruppe, sondern doch meistens einzeln. Also wir können 21 und 25 so im Stück lesen, aber sobald es mehr als zwei werden, müssen wir Zahlen buchstabieren, ziffern, entziffern eben bekanntlich. Und es sind unmögliche Formen dabei. Also die 7 ist eine lächerliche Form, diese Diagonale, die immer so ein Loch lässt. Die 4 ist höllisch schwierig. Dann hat oben immer dieses Dreieck, da gibt ja schon sehr viele verschiedene Formen der 4. Dann die 1, die so nackt rumsteht. Also Zahlen sind unglaublich schwierig, ich mache es sehr gerne. Also es ist, wenn ich die Zahlen in der Schrift geschafft habe, dann weiß ich, ich habe das Schlimmste hinter mir. Ich muss das kleine A machen, das E, das S, das kleine G. Dann eine von den schrägen V oder W sind immer schwierig, großes M ist auch immer schwierig. Und dann ist es eigentlich erledigt. Und dann kommen die Ziffern dran. Und die sind richtig schwer, weil die da nicht zupassen, weil sie so groß sind wie Großbuchstaben, aber nicht so breit. Und da muss man auch immer noch eine Zifferversion machen, wo alle gleich breit sind, damit sie untereinander stehen. Da muss ich plötzlich die 1 ausdehnen, genauso breit wie das A, was von Hause aus ja fett ist. Also das A hat ja diesen Doppelbauch der Pykniker an sich. 6 und 9, die nicht identisch gedreht sind, sondern auch ein bisschen unterschiedlich. Also wir machen heute 4 bis 5 Ziffernsätze. Wir machen also die Medieval-Ziffern, die mit Ober- und Unterlänge. Und die machen wir sowohl mit eigenen Dikten als auch auf Tabellen, also alle gleich breit. Und das Gleiche dann nochmal für Versalziffern, so hoch wie die Großbuchstaben oder ungefähr. Sowohl alle gleich breit, also Monospace, als auch unterschnittene Ziffern. Also mindestens 4 Sätze hat man heutzutage. Und manchmal noch ein bisschen mehr. Da hat man noch Sätze für Kapitelchen-Ziffern, mache ich meistens noch. Schon viel Zeugs, aber es macht wahnsinnig Spaß. Ich finde es toll, wenn heute Studenten im zweiten Semester sagen, sie möchten mal eine Schrift machen. Das Mindeste, was sie dabei rauskriegen, ist, dass es unglaublich schwierig ist, eine Schrift zu machen, die man wirklich verwenden kann für normale Sachen. Und wenn sie dann merken, das ist nichts für mich, ist zu schwierig, ist zu viel Arbeit, ist doch wunderbar. Jeder muss es doch mal ausprobieren. Jeder Student muss da mal durch. Jeder Student meint, er muss mal eine Schrift aus Dreieck und Quadrat machen oder eben aus Federkielen oder aus Tannenzweigen. Ja, aus Spuren im Schnee. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich habe mal bei Lukas de Groot, der viele, viele Schriften gemacht hat, unter anderem die für den Spiegel oder die Taz, habe ich mal einen Kurs angefangen und natürlich bin kläglich gescheitert, habe ihn ganz schnell abgebrochen, weil man dazu natürlich zeichnen muss. Und da bin ich tatsächlich mehr als unbegabt. Und mir, was mir auch fehlt, ist diese Art der Genauigkeit in diesen kleinsten Größen und auch der Langmut, die Geduld, die fehlt mir für so ein demütiges Werk dann doch. Also außerdem gibt es so fantastische Schriften und sie sozusagen einzusetzen, da ist jetzt auch der Ehrgeiz nicht so groß. Also mein Ehrgeiz ist viel eher sozusagen von der Schrift auch auszugehen und zu gucken, welches Buch könnte das sein. Ich setze ja meine Texte auch selber und dann gehe ich mit dem Zoom-Werkzeug ganz nah ran und freue mich einfach, wie schön diese Buchstaben dieser von mir ausgewählten Schrift sind. Das ist also ein großer Trostmoment in Momenten, wo man auf der inhaltlichen Ebene überhaupt nicht weiterkommt. Ich denke auch nicht sozusagen in Schriften, sondern ich denke tatsächlich auch nicht in Texten, sondern ich denke einfach in Büchern. Aber auf der ultimativen Schriftebene nutze ich sozusagen das Verstörungspotenzial in keinster Weise aus. Nein, sonderbarerweise nie. Das sind doch ziemlich verschiedene Berufe. Es gibt diesen Fall, aber es ist sehr selten, dass ein Typograf dann auch ein guter Schriftgestalter wird. Und es ist auch gar nicht so häufig, dass ein guter Schriftgestalter dann auch ein sehr guter Typograf ist. Diese Berufe erfordern jeweils eine eigene Fingerfertigkeit und Auseinandersetzung. Um etwas gut zu machen, muss man es eben 10.000 Stunden lang gemacht haben. Egal ob Geige üben, Typografie oder Schrift. Und von einigen Mehrfachbegabungen abgesehen, ist das ganz hübsch getrennt. Und haben Sie mal einem Schriftgestalter über die Schulter gesehen? Haben Sie sich mal zeigen lassen, wie das dann auch technisch geht und wie viele Zeichen, wie viele Glyphen ein Schriftgestalter in einer heutigen Schrift unterbringen muss? Osteuropäische Akzente und Sonderzeichen und das Ganze in Halbfetten, Kapitelchen und in Dreiviertelfetter, Kursiver. Tausende und Tausende und Abertausende von Zeichen. Das ist eine ganz spezifische und von mir sehr bewunderte Tätigkeit. Na gut, ein anderer möchte vielleicht nicht Zettels Traum abtippen. Und so hält der eine den anderen für ein bisschen verrückt, aber für sympathisch verrückt. Man muss nicht für jede Schrift alle 105.000 Zeichen füllen, aber es gibt dann einfach immer noch sehr, sehr viel zu gestalten. Und das Ganze in einem System, das ja seinerseits auch determiniert ist, in einem System mit auch feinsten Proportionen, mit hoch akribisch zu bearbeitenden Kurven, die da gesetzt werden müssen, Bézier-Kurven oder welche auch immer. Das ist ein so ausgeklügeltes System, dass meine Bewunderung übergroß ist, aber ich wäre schlicht außerstande, eine Schrift zu machen. E. Spricht Schrift von sich selbst? Können, dürfen oder sollen Schriften von sich selbst sprechen? Friedrich Forstmann. Die Schrift selbst tut das nicht, ihre Anordnung tut es. Das bedeutet, dass wir erkennen, welche Funktion eine bestimmte Markierung hat, dadurch, wie sie aussieht. Ist sie marginal angeordnet, ist sie größer, ist sie kleiner? Das sind alles Dinge, die der Buchgestalter kennen sollte, auch historisch kennen sollte, um sich aus diesem Fundus zu bedienen und auch um Lesererwartungen, die sich über die Jahrhunderte zum Teil verblüffend wenig verändert haben, erfüllen zu können. Ich erinnere mich an eine einzige ganz deutliche Äußerung Arno Schmidts zu Schrifttype. Und das ist eine zurückweisende, wo Arno Schmidt in Vorläufiges zu Zettels Traum sagt, irgendwelche eigenen Schriften, die nun seinem Werk in besonderer Weise entsprechen, nach dem Muster von Stefan George, dieser Vorstellung sei er abhold. Wo dann Arno Schmidt sich auch in den Berechnungen so deutlich äußert, das ist mehr die Kontur seiner Kolumnen. Es ist im Grunde eher das Layout als die Detailtypografie und die Schrifttype. Ich möchte betonen, dass ich so feinsinnig, ist in meinem Munde übrigens meistens eine Beleidigung, so ein Ästhet nicht bin, als dass ich nun besondere Schriftarten für mich schneiden lassen müsste. Das soll Stefan George machen. Also mir genügt, ich will nicht direkt Pika-Pika sagen, aber eine einfache Perlschrift tut's für mich. Damit lassen sich so feine Sachen machen. Ich glaube immer, dass es die Aufgabe der Literatur ist, einen Sinn zu tragen und zu vermitteln, nicht diese Grenzüberschreitung in das Gebiet der Grafik. Denn darum handelt es sich ja wohl schließlich. Zumal, wenn dabei der Sinn völlig verloren geht. Also Zierschrift, nein. Man wählt ja eben doch nicht die einfachst lesbare Schrift. Hier und da vielleicht schon, aber das kann ja nur eine sein. Nein, wir wählen Schriften, die also minimale Abstriche an Lesbarkeit mit sich bringen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir damit dem Text ein geheimnisvolles Etwas hinzufügen, das trotz dieser ganz schematischen Entscheidung, die ja nicht moduliert wird, dem Leser auch etwas gibt. Und auch Leser, sonst gäbe es keine Bibliophilen, sind dieser Ansicht. Das Buch ist letztendlich auch ein Fetischobjekt und ich bin gar keine so große Freundin der Bibliophilie, weil ich es nicht mag, wenn man sich Handschuhe anzieht, um sich mit was Leidenschaftlichem zu beschäftigen, sondern ich finde, ein Buch ist auch ein Gebrauchsgegenstand. Das große Versprechen des Buches ist die Unzerstörbarkeit des Textes. Das war das, was die Humanisten so hingerissen hat, die sich auf die neue Technik des Buchdrucks gestürzt haben, um endlich Texte davor zu bewahren, vor allem natürlich ihre antiken Texte, den ganzen Kanon, der bis zur Erfindung des Buchdrucks immer weitere Verluste erlitten hatte. Diese Texte vor weiterem Verlust zu bewahren, hat auch geklappt. Es ist nie wieder einer verloren gegangen. Mit Ausnahme, glaube ich, von ein paar wenigen Barockromanen, denen das aber einfach passiert ist. Niemand wollte sie auslöschen, sondern sie sind eben zufällig verschwunden. Aber von diesem Minimalverlust abgesehen ist nie wieder ein Text verschwunden. F. Was ist Lesen 2? Die Entwurfsschrift ist natürlich Times New Roman. Es ist sozusagen eine Nichtschrift, also eine, die ich gar nicht wahrnehme als Schrift, weil sie sozusagen so allgegenwärtig ist. Und sie sagt in dem Zusammenhang für mich nur, ich bin nicht gestaltet, ich bin einfach reiner Text, selbst wenn es sich bei der Times New Roman natürlich um eine gestaltete Schrift handelt. Es gibt auch viele, viele Studien, die sagen, dass serifenlose Schriften genauso gut gelesen werden können, auch über längere Strecken. Das wage ich gar nicht zu bezweifeln, aber ich glaube, das Problem ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, das eigentlich letztlich herauszufinden, weil es immer noch so ist, dass uns eine Serifenschrift eher suggeriert, ich bin ein literarischer Text, ich bin ein Lesetext, lies mich doch. Wogegen eben eine Serifenlose immer eher sagt, konsultiere mich doch. Und das ist doch ein Unterschied. Im Jahr 2000 entwickelten drei Informatiker an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh einen vollautomatisierten öffentlichen Turing-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Kurz CAPTCHA. Irrsettel. Injettel. Among. Among. Mean. Mean. Sporesp. Sporesp. Economic. Economic. Intent. Jetzerchtyk. Words. Esrebus. Esrebus. Journal. Journal. Utschri. Utschri. The. The. Roadbuff. Roadbuff. Roadby. Roadbay. Sumtump. Out. Out. Ism. Ism. Lichibitsch. Materev. Materev. Sense. Im Internet begegnet man den CAPTCHAs auf Schritt und Tritt. Will man ein Formular ausfüllen oder eine Datei herunterladen, trifft man auf verzerrte Schriften, die man erst lesen und in die Lösungsmaske eintippen muss, bevor einem sein Begehr erfüllt wird. Eine paradoxe Konstruktion. Maschinelle Algorithmen verunstalten Schriften, damit sie von anderen Maschinen nicht gelesen werden können. Während menschliche Intelligenz genutzt wird, um Aufgaben zu erledigen, die sonst Maschinen tun, nämlich Texte zu scannen. Da ist das aber nicht wunderbar, ist doch ein der Beweis dafür, wie groß die Bandbreite ist, die wir aus dem Alphanumerischen ziehen können. Dass ein A zwar noch immer ein A ist, aber das ist schon, ich hatte es gerade mal auf 10% eingeschränkt, aber vielleicht gibt es sogar doch 50% Abweichungsmöglichkeiten. Also, dass ich ein A noch, ich muss es erkennen, ich muss sogar erkennen, ob es ein großes oder ein kleines ist. Es gibt ja auch CAPTCHAs, die sind weniger und andere mehr erfolgreich, je nach Methode, die sie da nehmen. Aber sie müssen, das ist das Spannende daran, sie müssen sich einer der Grundform immer noch, des Skelettes immer bedienen noch. Also es gibt ja welche, die haben dann wirklich innen drin so eine Art Schreibmaschinenkontur, so eine kleine Seele, das ist der Urbuchstabe, der Proto-Buchstabe. Und darum wird es ein bisschen unscharf, Farben oder sonst was, um das einfach nur zu verstecken vor dem Roboter. Dann gibt es aber andere, die die Form selber verquetschen. Also die das A nehmen und nicht das Skelett, sondern das ganze A verdrehen. Also so, als wenn man es aus Knete machen würde. Und es gibt noch ein paar andere Methoden. Und es ist erstaunlich, wie hoch unsere Toleranz ist, wie stark wir diesen Buchstaben erkennen wollen und wie geduldig wir sind, was das betrifft. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber für mich auch der Beweis, dass wir wirklich alles lesen können, wenn wir es lesen wollen. Der Mensch liest alles, wenn er es will. Aus der Idee der drei Informatiker ist das Unternehmen ReCAPTCHA hervorgegangen, das mithilfe von Computer-Usern die 130 Jahrgänge der New York Times eingescannt und digitalisiert hat. CAPTCHAs bestehen in der Regel aus zwei Wörtern. Einem verzerrten und einem, das aus einem Digitalisierungsprojekt stammt. Lösen mindestens zwei User das CAPTCHA auf gleiche Weise, wird das Ergebnis als richtig angenommen. 2009 wurde das Unternehmen an den Internetkonzern Google verkauft, der die humane Intelligenz der User für sein Projekt Google Books nutzt, um Druckerzeugnisse zu digitalisieren, aber auch, um für die digitale Verdopplung der Welt im Rahmen von Google Street View Hausnummern erfassen lässt. Ein Alphabet aber ist keine Geschichte. Auch nicht, wenn Aragon wie Goethe und Schwitters wie Valentin Alphabete als Gedichte gedichtet haben. Wenn ich Ihnen 4, 5 Buchstaben hinlege, so à la Scrabble, dann wollen Sie daraus ein Wort bilden. Das wollen Sie, weil Sie lesen und schreiben können. Das ist in uns drin. Wir wollen Geschichten erzählen. Wenn ich Ihnen 5 oder 6 Wörter hinlege, wollen Sie einen Satz daraus bilden. Automatisch. Sie legen nicht alphabetisch nacheinander hin, sondern Sie legen so, dass es einen Sinn macht. Und wenn ich auch nur Verben gebe oder nur Substantive gebe, dann drehen sie so, dass dann Substantiv-Verb draus wird. Also wir wollen Sinn herstellen in allem, was wir sehen. G. Wie politisch ist Schrift? Gebrochene Schriften, wie die Fraktur, sind eigentlich jünger als die Antiqua-Schriften. Inzwischen stehen sie aber sinnbildlich für das überkommene Reaktionäre, auch wenn sich in bestimmten Randbereichen der Subkultur ihre Fans zusammenfinden. Als Schwabacher Judenletter wurde die Fraktur 1941 von den Nazis sogar verboten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde darüber viel debattiert, wo es eben Frakturbefürworter und Gegner gab. Und lustigerweise hatten die immer die gleichen Argumente. Also natürlich, dass die Fraktur viel lesbarer sei, dann sagten eben natürlich die Antiqua-Verfechter wieder, nein, das sei viel lesbarer. Und man muss sagen, dass die Frakturschrift, also gerade die barocke Variante, sind ja alles gebrochene Schriften und die Fraktur ist eine Untergruppe nur davon, aber dass die für diese Wortungetümer, die das Deutsche ja tatsächlich bereithält, sich schon ganz gut eignet, weil sie eben durch das Lang-S auch etwas Schmales hat, etwas sogar was Filigranes und Zartes. Aber klar, heute ist sie, das muss man einfach sagen, sie ist so lebendig wie ein Zombie. Das lernt sich natürlich dann auch schnell. So wie jemand, der sagt, er könne kein Frakturbuch lesen, wenn man ihn ärgerlich dazu zwingt, nach 3 oder 4 Seiten nicht mehr merkt, dass er da Fraktur liest. Selbstverständlich, das kann man ja schnell lernen. Schriften, die nicht von Menschen gelesen werden wollen, begegnen einem aber auch in einem Diskurs, der eigentlich auf die Inklusion von allem und jedem abzielt. Genau deswegen aber glaubt man, dass jeder, jede, jedes, der, die, das nicht explizit genannt ist, ausgeschlossen und diskriminiert wird. Es gibt keine allgemeingültige Anrede, um alle gleichermaßen anzusprechen bzw. zu benennen, wie zum Beispiel alle Personen oder Menschen. Durch diese Versuche werden strukturelle Ausschlüsse und soziale Ungleichheiten nicht explizit gemacht, sondern erwähnt. Aus Was tun? Sprachhandeln, aber wie? Herausgegeben von der AG Feministisches Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin. Um das zu verhindern, werden verschiedene schriftliche Marker eingeführt. Der Asterikus, der genderkorrekte Tiefstrich und das X, das alle Gendersuffixe ausxt und dafür alle Transgenderformen einschließt. Selbstverständlich muss das X auch für Artikel und Pronomina verwendet werden. Aus die wird dix, aus wer wird wex und so weiter. In einer Nachbetrachtung zu einer gesprengten erziehungswissenschaftlichen Vorlesung zeigt der Arbeitskreis UniWatch der Humboldt-Universität zu Berlin, wie man vorbildlich diskriminierungsfrei sprachhandelt. Akteure waren dix, widerständischen Studierts 1. Beim Artikel DIXS steht das X für das durchgestrichene Gendersuffix und das S für den Plural. Studierx sind frauisierte Studentinnen, in der Regel cis-gegendert, und Studenten sowie alle Zwischenformen. Die 1 steht für eine Fußnote, in der gesagt wird: Fußnote 1. Wir, Sternchen, haben uns, Sternchen, für die X-Form entschieden, um alle anzusprechen, ohne Positionierungen auszuschließen. Das X steht für die Durchkreuzung gegenderter Personenvorstellungen. Was sofort in einer zweiten Fußnote erklärt werden muss, denn Fußnote 2. Wir, Sternchen, schreiben unser, Sternchen, Personal und unsere, Sternchen, Possessivpronomen mit einem weil wir Sternchen zum Ausdruck bringen möchten, dass wir Sternchen unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen sind, als Gruppe jedoch immer konsensuell entscheiden. In Sachen der schriftlichen Markierung sind jedoch die Möglichkeiten der Inklusion mit X und Sternchen noch nicht ausgeschöpft. Der genderkorrekte Tiefstrich ist inzwischen ikonisch geworden. Aber Obacht, es gibt ihn in verschiedenen Varianten. Den dynamischen Unterstrich Studentin. Den statischen Unterstrich. Studentin. Und schließlich den Wortstammunterstrich. Studentin. Es gibt natürlich noch weitere Formen des antidiskriminierenden feministischen Sprachhandelns. Die A-Form. Mitarbeiter, Plural, Mitarbeiters. Die Sternform römisch 1. Studier, Plural, Studier. Die Sternform römisch 2. Studentin. Plural StudentInnen. Das geläufige große Binnen-I. Studentin. Und als Schwundform des antidiskriminierenden Sprachgebrauchs die Zweigenderung. als gäbe es nur zwei Geschlechter. Studentinnen und Studenten. Die Universitäten Leipzig und Potsdam haben im Sommer 2013 die radikalste Form gewählt und das generische Maskulinum durch das generische Femininum ersetzt. Seitdem gibt es dort nur noch Professorinnen. Da machen Sie es sich jetzt aber ein bisschen einfach. Nach der Arbeit kümmert sich meine Mutter um ihr Fernstudium und die Hausarbeit. Bald ist sie ein Elektroingenieur. Stopp, erkläre. Warum nicht Ingenieurin? Ich stelle fest, dass ihr ja bei einem Wort wie Ingenieur oder Atheist ausschließlich an Männer denkt. Der genderkorrekte Tiefstrich. Ach, das ist, ja, interessant. Da sehen wir sozusagen, wir wollen natürlich immer in einer anderen Welt leben, als wir eigentlich tun. Und wir wollen alles möglichst integrieren. Aber die Utopie, die dahinter steht, die verstehe ich durchaus. Ist ja eh so, dass wir immer evolutionär der Gegenwart hinterherhinken. Und das tun wir sicherlich auch in der Schrift. Aber vielleicht ist das auch so ein Glaube an den Repräsentationswahn von Sprache und Schrift. Sprache kann nicht alles für uns leisten. Ich finde es wirklich ein wahnsinnig schwieriges Feld. Ich mag diese Doppelung nicht, also Lehrerinnen und Lehrer oder auch dieses merkwürdige Studierende, was ja eben was anderes ist als Studenten und Studentinnen. Also es ist absurd, das sozusagen so zu lösen, wobei ich auch die Versuche wieder so rührend finde, dass ich es dann auch wieder gutheißen kann. Aber es ist was, wofür wir noch gar keine richtige Lösung haben. Vielleicht finden wir die dann. Wobei, das müsste man auch überlegen, ob man in Zukunft vielleicht einfach den Piepton einführt, wie Lehrer Piepinnen. Dann ist klar, dass in dem Moment sozusagen alle Abweichungen, alle Außerirdischen und Abartigen und sonst wie Perversen auch integriert sind. Das ist doch eigentlich etwas, was großartig wäre, dass wir sozusagen dort auch wieder lautmalerisch arbeiten. Sprachliche Diskriminierung lauert nicht nur in den Geschlechterverhältnissen. Rassismus, Ableismus, Genderismus ist ein interdependent wirkender Mechanismus aus verschiedenen Ebenen struktureller Unterdrückungsmechanismen, dem gesellschaftlich konstruierte Vorstellungen von Hautfarbe, Gesundheit, Körper, Geschlecht, Begehren und Beziehung zugrunde liegen und der so täglich Ausschlüsse, Verletzungen und Gewalt produziert. Ableismus wird vom englischen able für fähig, befähigt sein hergeleitet und wendet sich gegen die Diskriminierung von Behinderten, was sich mit einem kleinen B, aber großem Binnenh schreibt. Und auch der Tiefstrich ändert seine Funktion, indem er jetzt auf unbewusste Diskriminierungen hinweist, denen jeder Sprachhandelnde unterliegt. Was wir und Dix Studirks kritisieren, ist zum Beispiel die Produktion von problematischen Wörtern wie 2b-Griffe, die mit W und S beginnen, wir aber nicht reproduzieren wollen, da diese kolonialrassistisch und somit diskriminierend für Schwarze und People of Color und gleichzeitig privilegierend für weiße Menschen sind. Wir hoffen nun, unsere Stand, Sitz, Liegepunkt noch einmal klar und verständlich machen zu können. Mit diesem Sprachdada kommt die Schrift an eine Grenze der Lesbarkeit. Nicht das erste Mal. Seit in den griechischen Tempeln Schriften, die nur von den Göttern gelesen werden sollten, in den Stein geritzt wurden? Seit der Philosoph Platon im Phaidros Kritik an der Schrift überhaupt geübt hatte? Seit der Medientheoretiker Marshall McLuhan die Gutenberg-Galaxis verabschiedete? Seit der Typograf David Carson das End of Print verkündete? Seit der Literaturwissenschaftler Walter Ong ein Zeitalter der Posttypografie und einer sekundären Oralität heraufdämmern sah? Seit die Linguistik eine Wende zu den Bildmedien, den Iconic Turn verkündete? Wurde die Schrift schon oft verabschiedet. Zu Unrecht. Wir haben noch nie so viel gelesen wie heute. Obwohl wir gleichzeitig auch so viele Bilder konsumieren. Aber Bilder haben deswegen ein bisschen an ihrer Bedeutung verloren. Sie sind noch entweder Dekoration, aber Bilder zum Informieren haben wir kaum noch. Wir lesen wie die Weltmeister. Das Internet ist eine Lesemaschine, nichts anderes. Da sind auch Bilder, aber im Grunde genommen ist alles Lesen, Lesen, Lesen, Lesen. Immer schon. Alles ASCII. Es gibt da eine solche Freude an Typografie und auch eine Freude von Designstudenten, die letzten noch nicht kartierten Inseln da zu entdecken und zu besetzen. Und diesem Treiben schaue ich voller Wohlwollen zu. Dann versuche ich immer, für jedes Buch eine neue Schrift zu verwenden. Das hat bis jetzt auch geklappt. Mittlerweile gebe ich ja auch 8 Bücher im Jahr heraus bei der Reihe Naturkunden. Insofern wird es da immer sportiver. Und ich freue mich aber, dass ich so einen schönen Grund habe, immer mir neue Schriften zuzulegen und mich damit zu beschäftigen. Also das ist die Schriftenwahl ist tatsächlich, würde ich sagen, das größte Vergnügen am Büchermachen. Das Auge liest mit. Überschrift und Schriften. Von Jochen Meißner. Mit Britta Steffenhagen und Wolfgang Kondros. Im O-Ton Judith Schalanski. Dass das A vom Stierkopf kommt. Friedrich Forsmann. Das A als umgekehrten Kopf eines Hornträgers. Erik Spiekermann. Das berühmte A als Ochsenkopf. Gendermarker. Andreas Bick. Technische Realisation Lutz Pahl und Robert Stokowi. Regie Jochen Meißner. Produktion Südwestrundfunk 2014.